من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم Der heutige Vortrag ist welcher? Der 9. Fatawa al-Aimat al-Najdiyya. Nummer 8 oder Nummer 9? Nummer 9. Was hast du bis jetzt gemacht, Daher? Ich glaube, du hast. Wie gesagt, Barakallahu fikum, heute, samstags, sind unsere Vorträge in Aqida. Das Buch Fatawa al-Aimat al-Najdiyya. Und heute ist der. Ich glaube, der 9. Vortrag, oder der 8. Al-Muhim, inshallah ta'ala. Das werdet ihr dann später, inshallah ta'ala, schauen. Letztens haben wir begonnen, die Fatawa oder die Aussagen der islamischen Gelehrten, rahimahumullah ta'ala, zu rezitieren oder zu erwähnen bezüglich des, die Mes'ala des Taghuts. Was ist ein Taghut? Und dann haben wir erwähnt, ein Taghut ist all das, was dem Allah subhanahu wa ta'ala angebetet wird, und es ist zufrieden, angebetet zu werden. Ja, Taghut ist all das, was angebetet wird, außer Allah subhanahu wa ta'ala, und es ist zufrieden, angebetet zu werden. Dann haben wir einige Aussagen der islamischen Gelehrten, rahimahumullah ta'ala, erwähnt. Und heute, also die letzte Fatwa war von Sheikh Abdulaziz bin Baz, und Abdulrazak Afifi und Abdullah ibn Qa'ud und Abdullah ibn Gudayan. Ja, die nächste Fatwa ist von Sheikh Sulaiman ibn Suhman, rahimahullah ta'ala, wo er sagt, فإن كثيرا من الطوائف المنتسبين إلى الإسلام قد صاروا يتهاكمون إلى عادات آبائهم ويسمون ذلك الحق بشرع رفاقة كقولهم شرع أجمان وشرع قحطان وغير ذلك وهذا هو الطاغوت بعينه الذي أمر الله باجتنابه er sagt viele Gruppierungen in unserer Zeit. Viele, also er redet, wann war diese Gruppierung in seiner Zeit? Ja, vor wie vielen Jahren? Circa 300 Jahren, 200 Jahren. Ja, er sagt, viele Gruppierungen in unserer Zeit, die sich dem Islam zuschreiben, Muntasibina in den Islam, sie schreiben sich den Islam zu, wenn du sie fragst, seid ihr Muslime? Die werden sagen, ja, wir sind Muslime. Aber in Wirklichkeit werden wir erfahren gleich, was sie sind. Wegen dieser Sache, die sie begehen und machen. Katsaru yatahakamuna ila adati abaihim. Viele Gruppierungen, die sich dem Islam zuschreiben, also in unserer Zeit, sie haben das Gesetz ihrer Väter angenommen. Saru yatahakamuna ila adati abaihim. Die Tradition ihrer Väter ist die, mit dem sie sich richten lassen in ihren Angelegenheiten. Und dieses Gericht, was sie von ihren Vätern geerbt haben, ist das Gegensatz von Koran und Sunna. Ist das Gegensatz von dem, was Allah subhanahu wa ta'ala offenbart hat. Das nennen sie Haq. Sie nennen das die Wahrheit. Und sie sagen, also der Stamm Ajman, sie sagen, das ist Shar'u Ajman. Das ist das Gesetz von Ajman. Oder Sheru Qahtan und der Stamm Qahtan sagen, das ist das Gesetz von Qahtan. Ja? Voriges Mal haben wir auch einige Beispiele genannt, zum Beispiel für die Albaner. Hier, sie haben das albanische Gesetz. Wenn sie sich gegenseitig streiten, sie gehen zu, wie heißt dieses Gesetz, wie nennt man das auf Albanisch? Kanun. Der Kanun regiert unter ihnen. Aywa. Naam. Okay. Und andere Beispiele. Wahada huwa Taghut. Dieses Gesetz, was die Leute genommen haben außer Scharia, das ist der wahre Taghut, der echte Taghut, den Allah subhanahu wa ta'ala dir befohlen hat, dass du dich von ihm entfernst und lossagst. Das ist dieser Taghut. Jedes Gesetz, was die Menschen nehmen, außer Koran und Sunna, außer dem, was Allah offenbart hat, sie haben sich den Taghut genommen. Und Taghut ist das, was angebetet wird neben Allah. Wenn du ein anderes Gesetz akzeptierst oder einen Präsidenten akzeptierst, der nicht mit Scharia regiert, Er ist dein Tawud geworden. Das, was neben Allah angebetet wird, das bedeutet, er ist dein Gott in Wirklichkeit. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? La hawla wa la quwwata illa billah. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْتَاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. Derjenige, فَمَنْ يَكْفُرْ بِالْتَاغُوتِ, der Kufr in Tagut begeht, dass du Kufr in Tagut begehst und dass du den Iman an Allah subhanahu wa ta'ala verwirklichst. Iman, wenn du sagst, ich habe Iman an Allah, was bedeutet das? Ich glaube Allah, ich glaube an Allah, ich bete ihn an, ich akzeptiere seine Befehle und ich halte mich fern von seinen Verboten, subhanahu wa ta'ala. Das bedeutet, ich glaube an Allah. Wenn du sagst, ich glaube an Allah, in dem Sinne, du bist mit Herzen überzeugt, dass es einen Gott gibt, dann bist du kein Gläubiger, du bist kein Muslim. Ein Muslim bist du nur, wenn du dich Allah subhanahu wa ta'ala ergibst, in dem, was er dir subhanahu wa ta'ala befehlt, dann bist du ein Muslim. Muslim ist einer, der Gott ergebene, einer, der sich Allah Azza wa Jal ergeben hat, das ist ein Muslim und nicht der jemand, der sagt, ich glaube, dass es Allah gibt oder dass es den allmächtigen Gott gibt oder ich glaube, dass es einen Schöpfer gibt. Das ist eine Sache, bei der es keine Meinungsverschiedenheit bei Ahl Sunnah oder Ahl al-Ilm gibt. Die Murjia, die Gulat und Murjia, die haben gesagt, Allah, wenn du an Allah glaubst, dann bist du ein Gläubiger. Das stimmt gar nicht. Das ist bei einer extremen Sekte, Gulat und Murjia. Und die Extremeren von denen sind die Gulatu, die strengen Murjia, das sind schon Jahmiyya. Gulatu Murjia Jahmiyya. Murjia zu Jahmiyya. Sie sagen, auch Kufr ist nur mit Glauben. Iman ist nur mit Glauben, dass du glaubst mit Herzen, dass es Allah gibt. Auch Kufr, dass du aus dem Islam raustrittst, geht auch nur mit Glauben. Deswegen sagen sie, derjenige, der nicht mit Scharia richtet, er ist Kafir nur, wenn er glaubt, dass ein anderes Gesetz besser ist als Allahs Gesetz. Und da begehen sie den offensichtlichen Kufr. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Sehr oft werden wir diese Leute sehen, sie reden über Irja, sie reden über die richtige Akida, aber selbst haben sie hier ein großes Problem gemacht. Was der Grund dafür ist, ist jetzt ein ganz anderes Thema. Sheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, sagt, اعلم رحمك الله أن أول ما فرض الله على ابن آدم الكفر بالتابوت والإيمان بالله. شيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله sagt, wisse es, رحمك الله, möge Allah Gnade mit dir haben, möge Allah Erbarmen mit dir haben, Rahme, wisse, sagt er, اعلم, du sollst das wissen, also überzeugt sein, dass das Erste, was Allah subhanahu wa ta'ala dich dir befohlen hat, oder das Erste, womit Allah subhanahu wa ta'ala dich verpflichtet hat, ist, also Ibn Adem, jeden Sohn Adams, jeden Menschen, das Erste, womit Allah subhanahu wa ta'ala den Menschen verpflichtet hat, ist Al-Kufr bit-Tagut und Iman billah. فَمَنْ يَكْفُرْ بِالْتَاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. Was ist Urwatul Wuthqa? Das Seil, das niemals reißt. Das ist La ilaha illallah. Das ist dieses Seil, das niemals reißen wird. Allah sagt, derjenige, der Kufr in den Tagut macht und Iman an Allah, in Allah, Iman, du glaubst an Allah, mit einem aufrechten Iman, wie der Iman bei Ahl Sunnah wal Jama'ah ist, nicht Iman bei den Sekten. Und wir werden inshallah ta'ala im nächsten Kapitel heute noch mit Allah, werden wir noch etwas über den Iman erwähnen. Ja, wir wissen, was Iman ist, aber als Erinnerung nehmen wir also die Aussagen der islamischen Gelehrten, was sie darüber sagen. Alles? فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. Der Kufr in Tagut macht und Iman an Allah subhanahu wa ta'ala, der hält sich an ein Seil, das niemals reißen wird. Das ist das Erste, was Allah subhanahu wa ta'ala dir befohlen hat. Alles? Dann sagt er, فَأَمَّا صِفَةُ الْكُفْرِ بِالْتَاغُوتِ. Wie macht man dieses Kufr بِالْتَاغُوتِ? Was ist eine Eigenschaft? Viele werden kommen, also wir sagen ohne Wenn und Aber. La ilaha illallah. Das erste La ilaha illallah. Es gibt keinen Gott. Dieser Rücken heißt Kufr bittagut. Illallah außer Allah subhanahu wa ta'ala. Dieser Rücken heißt Imanu billah. Der Glaube an Allah subhanahu wa ta'ala. Wer mit Kufr bittagut nicht kommt, er ist kein Muslim. Wer mit Kufr bittagut nicht kommt, er ist niemals ein Muslim geworden. Weil zuerst musst du Kufr mit Tagut machen, damit Allah dein Iman an Allah subhanahu wa ta'ala annimmt. Du musst alle falschen Gottheiten verleugnen, zerstören, den Schirk, dich von den Schirk lossagen, dich reinigen, damit Allah subhanahu wa ta'ala dich erst als Muslim, als den Gott ergebenen akzeptiert und annimmt. Azza wa Jal. Subhanallah. Ja? Ist das nicht so? Was wurde allen Propheten befohlen? Ja? Was haben die Propheten alle, von ersten bis letzten, was haben sie ihren Völkern befohlen? Ja? Ja? Ich? U'budu Allah wa ijtanibu at-taghut. An i'budu Allah wa ijtanibu at-taghut. Betet Allah an und entfernt euch von dem Tagut. In diesem ersten Teil der Ayah. U'budu Allah wa ijtanibu at-taghut. Betet Allah an. Allah wird hier bet, Ibadah. Und im zweiten, ijtanibu at-taghut. Seid weit weg von dem Tagut. Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt in dieser Ayah zwei gegensätzliche Sachen. Allah subhanahu wa ta'ala und einen Tagut, das bedeutet falsche Gottheiten, die die Menschen anbeten. Bei Allah subhanahu wa ta'ala, Allah befiehlt, betet nur ihn an, mit allen Arten von Ibadah. Du sagst, Iyyaka na'budu, nur dich beten wir an. Wajtanibu at-taghut und seid entfernt, sagt euch los von ihm. Ja? Das ist dieser Kufr mit Tagut. Sheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab erwähnt und hier, wie macht man diesen Kufr mit Tagut? Jemand kommt und sagt, ich will Islam annehmen, ich will Muslim sein, weil wenn ich Kufr mit Tagut nicht mache, bin ich nicht Muslim geworden. Niemals, niemals wird Allah subhanahu wa ta'ala dich als Muslim annehmen oder deinen Islam akzeptieren, bis du nicht Kufr mit Tagut machst. Bis du dich von dem Tagut, von dem, was die Menschen anbeten, neben Allah subhanahu wa ta'ala, bis du dich von ihm nicht losgesagt hast. Aywa. Dann sagt er, فَأَمَّا صِفَةُ الْكُفْرِ بِالْتَاغُوتِ. Wie macht man Kufr بِالْتَاغُوتِ? أَن تَأْتَخِدَ بُطْلَانَ إِبَادَةِ غَيْرِ اللَّهِ. Dass du glaubst, dass du dir hundertprozentig bewusst bist, hundertprozentig, dass du dir bewusst und sicher bist, dass das Anbeten jemand anderen außer Allah subhanahu wa ta'ala batil ist. Das ist die erste Sache. Jemand kommt zu dir und sagt, wenn man Jesus anbetet, wie ist das? Batil. Wenn man Buddha anbetet, wie ist das? Batil. Das ist Batil. Das ist falsch. Okay, wenn man Jude ist, das ist falsch. Wenn man Demokrat ist, das ist falsch. Was hat Demokratie mit Religion zu tun? Allah sagt, Inil hukmu illa lillah. Das Gesetz gehört Allah. Aber die Demokraten sagen, Demos kratoris, da die Gesetzgebung gehört wem? Dem Volk, den Menschen. Das Gesetz gehört aber Allah. Al-Hakimiyya. Lillahi Azza wa Jal. Versteht ihr mich? Aywa. Du sagst, alle Religionen, alle Anbetungsformen, alle Gottesdienste sind batil, außer das Anbeten von Allah subhanahu wa ta'ala einzig und alleine. Ja? Zweite Sache. Wa antatrukaha. Dass du glaubst, dass das Anbeten von jemand anderen außer Allah subhanahu wa ta'ala batil ist, das ist die erste Sache. Du bist hundertprozentig überzeugt, dass alle Formen oder das Anbeten von jemand anderen außer Allah subhanahu wa ta'ala, dass das falsch ist. Das ist die erste Sache. Und die zweite Sache, dass du sie verlässt. Dass du dieses Anbeten von jemand anderen außer Allah subhanahu wa ta'ala verlässt. Das ist die zweite Sache, die von dir verlangt wird. Sonst hast du keinen Kufr mit Tagut. Und wenn du keinen Kufr mit Tagut hast, dann wird Iman Billah auch nicht angenommen von dir. Du hast La ilaha illallah. La ilaha illallah. Dieses La ilaha hast du nicht. Du hast es nicht erfüllt. Du kommst und sagst, ich bete Allah subhanahu wa ta'ala an. Na? Hat das Allah subhanahu wa ta'ala verlangt, Allah das von dir? Nein, Allah verlangt von dir, dass du alle Gottheiten verlässt und dann betest du Allah subhanahu wa ta'ala einzig und alleine an. Wie viele Sekten, die sich im Islam zuschreiben, sie sagen, wir beten Allah an. Gut, aber ihr betet auch andere Götter an. Wen rufst du in deinen Gebeten? Deine sagt, ja, Hussein. Ja, وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. Die Moscheen sind für Allah da, deswegen rufe niemanden in deinen Bittgebeten, rufe niemanden außer Allah. Und du sagst, ja Hussein, ja Fatima Zahra, ja Ustaz Fulani, ja Ustaz Alani. Schirk, der pure klassische Schirk der Muschrikin aus Mekka. Und dann kommen die Leute und sagen, ihr seid so. Wir sind so, Alhamdulillah. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Hasbun Allahu, benim al-Maki, la hawla wa la quwwata illa billah. Wa tatrukaha, dass du diesen Schirk lässt, dass du das Anbeten von jemand anderen lässt. Zum Beispiel, ich frage euch, ja? Du hast einen Präsidenten oder einen Emir, er befehlt dir das, was Allah subhanahu wa ta'ala verboten hat. Ja? Oder er hat dir erlaubt, das, was Allah verbietet. Ja? Und du gehorchst ihm in dieser Sache. Und du akzeptierst seine Befehle. Was ist er? Er ist für dich Gott geworden. Wenn er zu dir kommt und sagt, Alkohol ist nicht haram. Und du sagst, ich nehme. Ja? Zina ist nicht haram. Du sagst, ich nehme. Beten müssen die Menschen nicht. Du sagst, ich akzeptiere. Er ist ein Gott geworden. Weil nur Allah subhanahu wa ta'ala gehorcht man in diesen Sachen. Du gehorchst aber ihm. Und der ist dadurch dein Gott geworden. Deswegen werden wir viele sehen, die heute in unserer Zeit die Präsidenten akzeptieren und annehmen. Wir sagen aber, dieser Präsident, er regiert nicht mit Scharia. Nicht nur, dass er nicht mit Allahs Gesetz regiert. Er will überhaupt nicht das Gesetz Gottes. Ja, aber wenn er ist, dann werden wir Moscheen bekommen. Gehorchst du ihm? Bist du mit ihm zufrieden? Er ist ein Gott. Und Allah hat sich von dir losgesagt, du bist ein Muschrik. Ein Kafir. Weil Allah ist der, der Gesetze macht. Allah ist der, der regiert. Du hast aber jemanden anderen angenommen, der das Recht Gottes an sich reißt. Versteht ihr nicht? Versteht ihr das? Alhamdulillah, das ist klar und deutlich, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Klar und deutlich, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Wa tubghidaha. Die nächste Sache ist, die erste haben wir gesagt, dass du was? Dass du glaubst oder dass du überzeugt bist, dass jede Gottheit, die Menschen anbeten, im Allah, dass das Batil ist. Das ist falsch. Das ist ungültig. Das gibt es nicht. Zweitens, dass du selbst das verlässt. Ja? Drittens, ein Tubghidaha, dass du sie hasst. Du musst sie hassen. Wenn jemand kommt und sagt, wie sieht es mit denen aus, die Buddha anbeten? Dann sagst du, Wallahi, ich hasse Buddha. Was ist mit denen, die, was weiß ich, eine andere Form der Gottheiten anbeten? Du sagst, ich hasse das. Ich hasse es. Ich hasse es mit dem Herzen. Ja? Was sagt Ibrahim a.s.? Oder was sagt Allah subhanahu wa ta'ala über Ibrahim, wenn er seinen Glauben erklärt? Ja? War Ibrahim ein Muslim a.s.? Zweifellos, der Vater der Monotheisten. Ja? Allah subhanahu wa ta'ala sagt, قَدْ كَانَ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعْهُ. Ihr habt das beste Beispiel in Ibrahim a.s. und in den Gläubigen, die mit ihm zusammen waren. Ja? Weil jeder Prophet hat Gefährte gehabt. Manche haben überhaupt keine gehabt, aber in diesem Fall hat Ibrahim Leute gehabt, die haben geglaubt. Ja? Und die mit ihm waren, إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَاءُ مِنْكُمْ, als sie ihrem Volk sagten, ihrem Volk, nicht irgendeinem anderen Volk, sondern ihrem eigenen Volk, die Muschrikin waren, die falsche Gottheiten angebetet haben, ja? Die Statuen und Tawagit angebetet haben, was sagten sie zu ihrem Volk? Inna bura'u minkum. Wir sagen uns von euch los, wir sind nicht mehr zusammen. Ja, aber du bist Pakistaner, ich bin Pakistaner. Nein, du bist eins, ich bin eins. Wir haben nichts miteinander. Okay, du bist Türke, ich bin Türke, können wir nicht? Nein, können wir nicht. Du bist ein Kafir und ich bin ein Gläubiger. Ja, aber du bist Tschetschene, ich bin Tschetschene. Nein. Ich bin ein Muslim und du bist nichts wert. Ja? So hat Ibrahim a.s. und die Gläubigen, das haben sie zu ihrem Volk gesagt. Inna bura'u minkum. Wir sagen euch, uns von euch los. Wa mimma ta'buduna min dunillah. Und wir sagen uns los von dem, was ihr neben Allah anbetet. Kafarna bikum. Ihr seid Ungläubige für uns. Wa bada bainana wa bainakum al-adawa wal-baghda. Und zwischen uns hat Feindseligkeit und Hass begonnen. Wo ist diese Aya in dem Leben der Muslime heute? Du darfst niemanden hassen. Du darfst niemanden als Feind nehmen, Muslime sind. Wo ist diese Ayah? Ist diese Ayah derogiert irgendwie? Findest mir eine, wenn du sagst, diese Ayah ist ungültig, dann bist du aus dem Islam rausgekommen. Ja? Wenn du sagst, diese Ayah ist gültig, aber ihr Hukm ist nicht mehr gültig, dann sage gut, bring die Ayah, die diese Ayah derogiert hat. Ja? Nasich und Mensuch. Wo ist Mensuch? Also wo ist Nasich von dieser Ayah? Welche Ayah derogiert den Hukm dieser Ayah? Dass du sagst, nein, wir dürfen die Mushrikin nicht hassen oder sie als Feinde nehmen. Allah sagt das, der Baraka Ta'ala. Wenn du sagst, diese Ayah ist ungültig, dann ist deine Religion auch ungültig. Du bist für uns kein Muslim, sondern du bist ein Kafir und wir werden dich auch weiter so halten. Ja? Also die nächste Sache, وَبُغْدُهُمْ وَتَكْفِيرُ أَهْلِهَا وَتُعَادِيهِمْ und dass du die Leute, die andere Gottheiten anbeten, dass du sie als Ungläubige ansiehst, ja? Und dass du die, und dass du sie als deine Feinde nimmst. Ich frage dich, wer sind deine Freunde? Und wer sind deine Feinde? Was wirst du sagen? Wirst du sagen, alle sind meine Freunde? Wenn du das sagst, dann glaubst du nicht an Koran. Wenn du das sagst, dann glaubst du nicht an Koran. Wenn du sagst, ich habe keine Feinde in dieser Welt, dann glaubst du nicht an Koran. Dann glaubst du nicht an Allah, subhanahu wa ta'ala. Weil Allah subhanahu wa ta'ala sagt, لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. Ihr werdet nicht ein Volk finden können, na, die als Freunde oder als Geliebte diejenigen genommen haben, die Allah und seinen Propheten als Feinde genommen haben. Dann kommst du und sagst, ja, ich mag das Volk so und so, ich hasse sie nicht. Wir sagen aber, ist Allah und sein Prophet, haben sie nicht Allah und seinen Propheten als Feind genommen? Sind Allah und der Prophet nicht Feinde dieses Volkes? Hat dieses Volk nicht den Propheten sallallahu alaihi wasallam gezeichnet auf einer verachtlichen Art und Weise? Ich frage dich über dieses Volk, die sich lustig machen über den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Wirst du sagen, ich hasse diese Leute nicht? Wenn du das sagst, dann musst du dir eine Frage stellen, was mit deinem Glauben ist. Bist du überhaupt ein Gläubiger oder nicht? Verstehst du mich, Barakallahu fik? La hawla wa la quwwata illa billah. Nochmal zu dieser Ayah von Ibrahim a.s. Wo Allah subhanahu wa ta'ala sagt, قَدْ كَانَ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَا إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَاءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَى بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَحْدَهُ. Die Bedeutung von dieser Ayah ist das, was Sheikh Mohammed Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala hier sagt: I'lam rahimakallah anna awwala ma farada Allah ala ibni Adam al-kufr bit tagut wal iman billah. فأما صفة الكفر بالتاغوت أن تعتقد بطلان عبادة غير الله وتتركها وتبغضها وتكفر أهلها وتعاديهم. Ja, diese Ayah. Ihr habt das beste Beispiel in Ibrahim und in denen, die mit ihm waren. Ja, als sie zu ihrem Volk sagten, wir sagen uns von euch los, ja, und von dem, was ihr neben Allah anbetet, ja, und ihr seid für uns Ungläubige, und zwischen uns und zwischen euch hat Feindseligkeit begonnen und Hass. Und das wird ewig so sein, bis ihr nicht Allah subhanahu wa ta'ala einzig und alleine anbetet. Deswegen, dein Volk kommt jetzt und wählt einen Präsidenten und sagen, das ist unser Präsident und wir akzeptieren ihn und nehmen ihn an. Ja? Dann sagst du zu deinem Volk, aber dieser Präsident, er regiert nicht mit der Scharia. Ja? Er hat Koran und Sunnah hinter seinen Rücken geworfen. Er hat Allahs Gesetz hinter seinen Rücken geworfen. Was sagst du zu diesem Volk? Das ist dein Volk. Nicht mein Volk, dein Volk. Was sagst du zu nennen? Das, was Ibrahim gesagt hat. Wir sagen uns von euch los. Sie sagen, ja, aber wir sind auch Türken wie du. Ich sage mich von euch los. Ich habe mit euch nichts zu tun. Der Hesel Bruder, der ist gekommen von 5. und der muss ihn sagen. Und er ist gekommen nur für dich, dass er dich sieht. Und sagt mir, sonst nicht. Der Abi, weißt du? Inshallah, ich habe ihn gesehen. Ja, ich weiß, aber nur, dass du so 5. schon viele Leute mit dem etwas redet und so. Aber wir haben einen Vortrag, das geht nicht. Ja, ich weiß, das geht nicht, aber jetzt erben wir uns fahren weg. Salam alaikum, wa ahna yasana. Wo sind wir stehen geblieben? Ayo. Na? Ayo, du sagst dich los von jedem Volk, dass einen, dass jetzt, du sagst dich von jedem Volk ab, also los, meine ich, du sagst dich von jedem Volk los, dass ja, einen, eine Gottheit außer Allah subhanahu wa ta'ala angenommen haben. Ja? Was sind die Ru'us der Tawagit, die Köpfe der Tawagit, des Taguts? Du sagst dich ja von Tagut los. Ja? Und von wem? Und von dem Volk des Taguts. Ja, sie kommen und sagen, ja, wir waren gestern wählen. Wen habt ihr gewählt? Ja, wir haben die demokratische Partei so und so gewählt. Ja, Rabbi, ich habe einen Scheitan gewählt. Ja, aber er wird, er ist unser Führer, er ist unser Salas. Ihr geht mit ihm in Richtung Jahannam. Ja, wenn ihr nicht Taube macht, seid ihr mit diesem Tawhid in Jahannam. Und wir sagen uns von euch los. Und wir hassen euch. Und wir bekämpfen euch. Deswegen wirst du sehen, in jeder Zeit gab es eine kleine Gruppe von Muwahidun. Sie haben sich den Tawagit widersetzt. Egal wie stark die Tawagit waren, egal wie stark die Tawagit und ihre Armee waren, haben sich immer eine Gruppe von Mu'minin diesen Tawagit widersetzt und haben den Koran und Sunna in die Tat umgesetzt. Weil sie wussten, wenn wir uns nicht ergeben, sondern wenn wir sie akzeptieren und annehmen, halas, dann sind wir gleich wie sie. Dann sind wir gleich wie sie. Deswegen, wieso ergeben sich die Mujahedin in Tschetschenien nicht? Dass sie sagen, okay, halas, wir hören damit auf, du bist unser Emir, du bist unser Herrscher, wir nehmen A'a. Wenn sie das machen würden, dann wären sie Kuffar. Wenn sie das machen, einen Tagut annehmen und akzeptieren, dann sind sie Kuffar, Ungläubige. Ja? Verstehen Sie mich, Barakallahu fikum? Das machen wir nicht. Und solange du Kraft hast, ist Dschihad für dich wajib. Dschihad ist nicht wajib, wenn du keine Kraft hast. Deswegen sehen wir, als die Franzosen und Italiener und Briten in die muslimischen Länder einmarschiert sind, um sie zu kolonisieren, ja? Libyen und Tunis und so weiter und so weiter. Ja? Was haben die Muslime am Anfang gemacht? Sie haben sich organisiert, um gegen den Tagut zu kämpfen. Sie haben sich organisiert, um gegen den Tagut zu kämpfen. Ja? Wer hat sich organisiert? Die Besten, die es auf dieser Welt gibt. Die Besten. Die Muwahidun, die Mujahidun, die Besten. Aber Allah subhanahu wa ta'ala hat so entschieden, dass das Volk den bekommt, den es verdient. Ja? Das Volk bekommt, den es verdient. Ja? Deswegen ist es, dass jemand nicht kommt und sagt, ja, aber das Volk ist gut. Nein, Wallahi, das Volk ist nicht gut. Wenn das Volk so ist, wie es ist, dann wird ihr Präsident genauso ein Schwein sein wie das Volk. Das Volk, ich frage euch in den muslimischen Ländern heute, wollen in Türkei, wollen die Leute Scharia? In Tschetschenien wollen die Leute Scharia, Koran und Sunna? In Pakistan, in Afghanistan? Ja? In Bosnien, in Albanien? Wollen die Leute Koran und Sunna? Nein, Allah, sie wollen es nicht. Deswegen gibt ihnen Allah einen Scheitan als Präsidenten. Einen Tagut als Präsidenten. Ja? Und die sagen, nein, wir wollen keinen Tagut als Präsidenten. Ja? Wir sagen uns los von Tagut. Allah ist unser Gesetzgeber. Ihn beten wir an, Tabaraka Ta'ala. Sagen sie, okay, kommt her. Ins Gefängnis mit denen. Oder tot. Oder wir sagen, Allah, wir wollen keine Erniedrigung. Ja? Wir werden uns selbst, inshallah, Ta'ala, organisieren. Weil wir haben Kraft. Versteht ihr mich? Barakallahu fikum, la hawla wa la quwwata illa billah. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Nächste Fatwa von Muhammad ibn Abdul Wahhab. Er sagt: La yasihu dinul islami illa bi bara'ati min at-tawaghit wa takfirihim. La yasihu dinul islam illa bil bara'ati min at-tawaghit wa takfirihim. Die Religion oder der Islam eines Menschen ist ungültig, la yasih, ist nicht korrekt, ist nicht in Ordnung, außer mit dem Lossagen von dem Tagut und das Tekfir des Taguts, dass du ihn als Kafir erklärst, dass du ihn als Kafir ansiehst. Ja? Kann ein Mensch Tagut sein? Ein Mensch. Wir haben gesagt, also die Definition von Tagut ist, كُلُّ مَا أُبِدَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَهُوَ رَادٍ بِإِبَادَتِهِ فَهُوَ تَعْبُدٌ. All das, was angebetet wird, außer Allah subhanahu wa ta'ala, und es ist zufrieden, angebetet zu werden, ist ein Ta'bud. Jemand wird kommen und sagen, okay, bei dieser Definition, wie kann ein Präsident Ta'bud sein? Und wieso bin ich verpflichtet, einen Präsidenten zu Kafir, als Kafir zu erklären? Wie ist ein Präsident Ta'bud? Ha? Allah subhanahu wa ta'ala sagt über die Christen und Juden: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. Allah sagt über die Juden und Christen: Sie haben ihre Mönche und ihre Führer, also Präsidenten, Könige, اتخذوهم أربابا من دون الله. Sie haben sie als Götter, Arbab, Rabb. Wer ist dein Rabb? Rabbul Wahid, Allah subhanahu wa ta'ala, das ist dein Rabb, dein Herr, Herrscher, Azza wa Jalla, dein Gott. Sie haben ihre Priester und ihre Führer und ihre Herrscher als Götter neben Allah angenommen, außer Allah angenommen. Ja? Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam zitiert diese Ayah. Und Adi ibn Hatim, radiallahu anhu, ein Christ, der Islam angenommen hat, sagt, ja Rasulullah, wir haben sie nicht angebetet. Wir haben unsere Priester und unsere Herrscher nicht als Götter angenommen, also Tawarit, falsche Götter. Der Professor sagt, wenn sie euch befohlen haben, das was Allah verboten hat, oder wenn sie euch erlaubt haben, das was Allah verboten hat, wart sie ihnen gehorsam in diesen Sachen? Habt ihr auf sie gehört bei diesen Sachen? Er sagt, ja, tilke ibadatuhum. So habt ihr sie angebetet. So habt ihr sie angebetet. Deswegen, wenn ein Präsident ein Gesetz macht, er macht ein Gesetz, halal, haram, das machen wir so, schwul sein ist erlaubt. Wie zum Beispiel Obama sagt, schwul sein ist okay, Alkohol ist okay, Zina ist okay, Kaffeehäuser, was heißt da Kaffeehäuser? Diese Bare und Gasthäuser und Drogen, okay, Drogen sagen sie ja, nicht okay, aber uninteressant. Sie haben das erlaubt, was Allah subhanahu wa ta'ala verboten hat. Ja? Oder nicht? Mit wem wollen Sie sich hier gleichstellen? Mit Allah subhanahu wa ta'ala. Allah macht ein Gesetz und ein Tagut kommt und macht ihn kaputt. Ja? Also. Auch wenn jetzt die Lage so ist in Ägypten zum Beispiel, ja, und wenn die jetzt wirklich die Absicht hätten, die Scharia so zu nehmen, wie sie ist, wäre das dann erlaubt oder ist es eigentlich gut wegen den Wahlen und Demokratie? Also so. Was? Zum Beispiel jetzt, ich war. Dann ist wirklich, wenn sie jetzt alle wieder regieren. Wenn jemand sagt, ich glaube an Demokratie, ist Kafir. Nein, nicht das. Nicht, dass sie das sein. Sondern. Die wollen eine Scharia bringen und dann sind die an den. Mit wem wollen sie Scharia bringen? Ja, genau. Es gibt vor allem. Antreten zur Wahl, aber. Habibi, du musst genau wissen, was du fragst. Ha? Weil es ist eine Frage, ich muss viele einzelne Sachen erklären, damit du dann die Antwort verstehst. Ha? Erstens, damit du ins Parlament kommst, ha? Dass du dich als, dass du deine islamische Partei kandidieren kannst, musst du zuerst den Dustur des Landes akzeptieren. Ein Kodex, Spielregeln. Ha? Wir haben jetzt zum Beispiel drei verschiedene Gruppierungen. Ja? Drei verschiedene. Wir haben die islamische Partei, die kommunistische Partei und die demokratische Partei. Und die wollen mit dem Land, keine Ahnung, Schlaraffenland regieren. Ja? Schlaraffenland hat seinen Dustur. Was ist Dustur? Seine Verfassung. Seine Verfassung. Ja? Wir drei sagen, okay, wir werden jetzt die Menschen entscheiden lassen, wer von uns regiert. Wer von uns der Herrscher des Landes sein wird. Die islamische Partei, die kommunistische oder die demokratische Partei. Ja? Wir lassen das Volk entscheiden. Okay? Aber wenn es Uneinigkeiten gibt, Wer ist der, der zwischen uns regieren wird? Was ist das? Was ist unser Kodex, unsere Spielregeln? Wo stehen sie geschrieben? Ja? Dann werden sie sagen, natürlich in der Verfassung des Landes. Ja? Verfassung vom Staat Schlaraffenland. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Damit du als Kandidat überhaupt antreten kannst, musst du sagen, ich akzeptiere die Verfassung von Ägypten. Was ist die Verfassung von Ägypten? Ja? Oder besser gesagt, was sind die Quellen der Gesetzgebung in Ägypten? Koran und Sunna einzig und alleine? Nein, Wallah. Ja? Sondern das ist die Verfassung, die geschriebene von Menschen, das von Menschen geschriebene Gesetz. Da, ja? Dann kannst du überhaupt nicht kommen und sagen, dass du irgendein islamisches Gesetz einführst, das schon in der Verfassung, darüber redet man überhaupt nicht. Darüber gibt es überhaupt, ist nicht einmal die Rede davon. Ja? Wenn du diese Verfassung akzeptierst, das bedeutet, du akzeptierst nicht Koran und Sunna. Weil du kannst nicht beides akzeptieren. Entweder Koran und Sunna oder die Verfassung. Und du sagst, ich schwöre auf die Verfassung. Ich schwöre auf die Verfassung. Ja? Wieso redet man über, keine Ahnung, irgendein Medikament? Wieso sagen die Muschrikin hier, diese Muschrikin? Sie sagen, dieses Medikament ist so gut, ich schwöre auf dieses Medikament. Oder die Menschen schwören drauf, es ist so gut. Ja? Weil das Schwören ist auf wen? Auf den Gott einzig und alleine. Er schwört auf die Verfassung. Die Verfassung ist sein Gott. Viele Dummköpfe wissen das gar nicht. Ja? Du musst Voraussetzungen erfüllen, damit man dich ehe. Damit sie dir überhaupt erlauben, dass du was. Ja? Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Wir haben niemanden gesehen, dass er sagt, wir werden. Ja? Koran wird die einzige Quelle der Gesetzgebung sein. Sondern sie haben gesagt, um die Dummköpfe noch mehr zu betrügen, sie haben gesagt, Koran wird eine der Quellen sein für die Gesetzgebung. Wer hat das gemacht als erster? Genghis Khan. Er hat etwas aus Koran genommen, etwas aus Injil, etwas aus Taurat, etwas aus seinem eigenen Kopf, etwas aus. Dann hat er das Buch Yasik oder Al-Yasa zusammengesetzt. Das ist unser Gesetz. Ja? Was war Genghis Khan? Kafir. Was waren die Mongolen, die angeblich Islam angenommen haben? Sie waren Kuffar. Warum? Weil sie nicht mit Scharia regiert haben. Weil sie nicht mit Koran und Sunna regiert haben. Und Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah erklärt das ganz präzise, dass die Mongolen und die Mongolen, die Yasik haben, die Yasik akzeptieren, dass sie Kuffar sind. Weil Koran ist nicht eine der Quellen der Gesetzgebung, sondern Koran und Sunna ist die einzige Quelle der. Ja? Wer ist die Quelle? Allah subhanahu wa ta'ala ist der Gesetzgeber. Allah subhanahu wa ta'ala sagt ausdrücklich im Koran, inil hukmu illa lillah. Was bedeutet dieses illa für die, die Arabisch können? La ilaha illa Allah. Was bedeutet illa? Außer. Außer. Was bedeutet außer? Nichts anderes gibt's. La ilaha illa Allah. Es gibt keine Gottheit, ilah. Es gibt keine La. Es gibt nicht. Verneinen, negieren. Es gibt keinen Gott, illa Allah, außer Allah. Es gibt keine, Allah ist der einzige Gott, Anbetungswürdige. Allah sagt in Surah Yusuf, inil hukmu, illa lillah, hukm, Gesetz, Gesetzgebung, tehakum, das Richten unter den Menschen. Illa lillah, lila, ihm, li, bedeutet was? Er ist der Besitzer von dem. Er ist Besitzer der Gesetzgebung und des Gesetzes. Er ist der Gesetzgeber, tabaraka wa ta'ala. Inil hukmu. Was ist ein Hukm? Gesetz. Ja, aber dieses Hukm in der arabischen Sprache bedeutet gleichzeitig Al-Hukm und Tehakum und Tashriya und Tehkim. Tehkim, das Regieren mit einem Volk. Ja, mit welchem Gesetz wirst du als König regieren? König Semiullah der Dritte. Womit wirst du König Semiullah regieren? Mit Allahs Gesetz. Weil das Gesetz gehört Allah. Er hat es offenbart, damit man damit regiert. Weil er hat den Menschen erschaffen. Und er weiß, was der Mensch braucht. Allah subhanahu wa ta'ala offenbart dir was? Eine Gebrauchsanweisung für dein Leben auf dieser Welt. Wenn du es annimmst, diese Gebrauchsanweisung, dann wird das ein Leben, was wie sein? Nein, ein echtes, ein korrektes Leben. Ja? Leben in Stolz. Wenn du es nicht akzeptierst, diese Gebrauchsanweisung, die Allah subhanahu wa ta'ala dir offenbart, dann ist es was? Dann wirst du dieses erbärmliche Leben leben und dann wird Allah subhanahu wa ta'ala trotzdem in deinem Fall den Urteil fällen. Weil er ist der Hakim, er ist der Richter. Ja? Ob du es willst oder nicht, Allah wird sein Urteil fällen, ja, in deinem Fall, und du wirst sterben an dem und dem Tag. Und dann wirst du an dem und dem Tag, dem letzten Tag, wieder zum Leben erweckt. Und dann wird Allah subhanahu wa ta'ala dein Richter sein. Und dann kommst du in Jahannam, weil du ihn nicht als den einzigen Richter angenommen hast. Ja? Weil er hat dir im Koran gesagt, ich bin der einzige Richter. Innal hukmu illa lillah. Das Gesetz ist Allah subhanahu wa ta'ala Sache. Du sagst, Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in, nur dich beten wir an. Nur du bist anbetungswürdig. Allah sagt, Innal hukmu illa lillah. Das Gesetz gehört Allah subhanahu wa ta'ala. Und dann sagt er, Amara alla ta'budu illa iya. Und er hat euch befohlen, dass ihr niemanden anbetet außer ihn. In der ersten Teil der Aya erwähnt er Hukm, das Gesetz. Ja? Und in zweiten Teil der Aya erwähnt er, und er hat dir befohlen, dass du niemanden anbetest, außer ihm, subhanahu wa ta'ala. Aus dieser Aya können wir gleich sagen, Allah subhanahu wa ta'ala ist der einzige anbetungswürdige Gesetzgeber. Aywa. Anbetungswürdige Gesetzgeber. Ja? Innal hukmu illa lillah. Das Gesetz gehört nur Allah. Hukm bedeutet Tahkim. Du als König regierst mit dem Volk, mit Allahs Gesetz. Tahakum, wenn zwei Leute sich streiten, dann werden sie sich ihre Probleme mit was, mit welchen Regeln schlichten. Wie werden sie das Problem lösen? Mit Allahs Gesetz. Weil Allah sagt, فَلَاوَ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ. Bei deinem Herrn, Allah schwört auf sich, sie glauben nicht, hatta yuhakimuke fima shajara bainahum, bis sie dich, ja Muhammad, bis sie dich nicht als ihren einzigen Richter in ihren, ja, die dritte Sache ist der Scharia, die Gesetzgebung, die islamischen Gelehrten kommen, Mazhab al-Hanafi, Mazhab al-Shafi und so weiter, und sagen, das, euer Menschen, ist halal, das ist haram, das ist makruh. Das darf man machen, das ist Batil, darf man nicht machen. Diese Ulema, von wo haben sie das? Halal, Haram, Batil, Fassad. Von wo? Aus Koran. Weil wenn er kommt und sagt, ja, ich werde nicht mehr auf Koran zurückgreifen, weil das ist alt, wir greifen auf die griechische Philosophie oder Mythologie. Was ist er geworden? Ein Kafir. Versteht ihr mich? Er nimmt die Gesetze aus, von wo? Von Kufr. Aber die islamischen Ulema, nehmen die Gesetze nur auf Koran und Sunna. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Und danach wird jemand kommen, was ist mit Qiyas? Qiyas, das Koran und Sunna entspricht. Was ist mit Ijma? Ijma, die Koran und Sunna entspricht. Und so weiter. Was war die vierte Sache? Behkim, Tahakum, Tashriya. Hukum, die vierte Sache, bedeutet all das zusammen, Gesetz. Die Gesetzgebung, das Richten unter den Menschen und das Richten den Menschen untereinander, wenn sie Probleme haben. Du als König richtest mit der Scharia und die Menschen lassen sich mit der Scharia richten. All das, was wir erwähnt haben, ist was? Ibadah, Gottes Anbetung, subhanahu wa ta'ala, weil Allah sagt, Amara alla ta'budu illa iya. Und er befehlt, dass ihr niemanden anbetet außer ihm. Dann sagt Sheikh hier, rahimahullah ta'ala, فَاللَّهَ اللَّهَ إِخْوَانِي تَمَسَّكُوا بِأَصْلِ دِينِكُمْ وَكْفُرُوا بِالتَّوَاغِيتِ. فَاللَّهَ اللَّهَ ist also ein Sprichwort bei den Arabern, wenn sie auf etwas Wichtiges, im Namen Allahs, fürchtet Allah, erinnert sich, wenn jemand sagt Allah, was fällt dir ein? Was das Erste, was dir einfällt? Ja? Allah subhanahu wa ta'ala, der Barak wa ta'ala, etwas Mächtiges, Azza wa Jal. ja, dein Schöpfer, dein Gott, der dich erschaffen hat, der Einzige, der es verdient, angebetet zu werden. Das fällt dir ein, wenn du Allah sagst. Und je nach deinem Hal, ja, nach deinem Ich, Zustand, ja, wirst du über Allah subhanahu wa ta'ala denken. Du hast eine Sünde begangen. Dann sagst du, ja Allah, das Erste, was dir einfällt, Allah liebt es zu verzeihen. Und er ist der Einzige, der dir verzeihen kann, diesen Blödsinn, den du gemacht hast. Ja, ja Rahim, du hast ein Problem. Wer soll dir seine Gnade erweisen? Allah subhanahu wa ta'ala ist gnädig. Ja? Die Kuffar greifen dich an. Du sagst, ja Aziz, ja Mutakabbir, ja Jabbar, ja Metin. Du rufst den Starken, Allah subhanahu wa ta'ala, gegen wen? Gegen deine und seine Feinde. Ja? Versteht ihr mich? Barakallahu fikum. Also, Allah, Allah, Ikhwani, temessiku bi akhdinikum. Erinnert die Leute, im Namen Allahs, ja, fürchtet Allah, meine Brüder, haltet euch an die, an Fundament eures Glaubens. An den Fundament eures Glaubens, an dieses La ilaha illallah. Wakfuru bit tawagid und macht Kufr in diesem Tagut, dass du dich von ihm lossagst, dass du ihn als Kafir ansiehst, dass du alle, die ihn anbeten, als Kuffar erklärst und ansiehst und dass du dir hundertprozentig überzeugt bist, dass diese Religion Batil ist und dass Allah sie nicht annehmen wird. Wird sie Allah annehmen? Eine Frage. Jemand kommt und sagt, ja, ich habe gehört, alle guten Menschen werden ins Paradies kommen. Ja? Allah, das stimmt nicht. Ein Kafir kommt niemals in Jannah. Einer, der nicht Mu'min ist, kommt niemals in Jannah. Seine Religion wird Allah niemals annehmen. Weil Allah subhanahu wa ta'ala das verspricht. Ob es ihnen passt oder nicht passt. Ja? Uns ist das egal. Wir sagen das nicht. Wir sagen das, was Allah subhanahu wa ta'ala in seinem heiligen Buch erklärt. Wir sagen es nur den Menschen weiter. Ja? فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. Wer glauben will, soll glauben. Wer Kafir sein möchte, soll Kafir sein. Ja? وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ. Wer eine Religion will, außer den Islam, die wird von ihm niemals angenommen. فَلَنْ. لَنْ ist für Zukunftsform. Niemals wird Allah sie annehmen, diese Religion. Ja, ich will kein Muslim sein, ich will irgendwo. Sei, was du willst. Aber Allah wird das nicht annehmen. Du wirst in Jahannam sein. Was? Ist das nicht so? Ha? فالله الله إخواني تمسكوا بأصل دينكم. Meine Brüder, haltet euch an den Fundament, an den Asl, an den Fundament eurer Religion und macht Kufr mit Tagut. وَأَدُوهُمْ und nimmt sie als eure Feinde. وَبَغِدُوا مَنْ أَحَبَّهُمْ und hasst den, der sie liebt. Jemand kommt und sagt, Allah, ich liebe Husni Mubarak. Dann sagst du ihm, ich hasse dich. Jemand kommt und sagt, ich liebe Hamid Karzai. Sagst du, ich hasse dich. Jemand kommt und sagt, ich liebe irgendeinen anderen Tagut. Du sagst, ich hasse dich. Aywa. وَبَغِدُوا مَنْ أَحَبَّهُمْ أَوْ جَادَلَ أَنْهُمْ أَوْ لَمْ يُكَفِّرْهُمْ. Und hasst denjenigen, der die Tawagit liebt oder der sich in ihren Namen, der in ihren Namen diskutiert. Nein, das kannst du nicht sagen, der Präsident von Türkei wäre ein Kafir, das ist nicht so. Er regiert nicht mit Scharia, aber er will. Er will? Ich bete nicht, aber ich will. Ha? Ich zahle nicht Zakat, aber ich will. Ich will Muslim werden, ich bin kein Muslim, aber ich will werden. Ha? Das geht nicht. Das ist Batil. Ja, kannst du nicht sagen, ich kann sagen, regiert er mit Koran und Sunna? Nein, will er mit Koran und Sunna regieren? Nein, will er nicht. Er hat sogar selber gesagt, er will nicht. Er will nicht, er will ein multiethnisches Land. La hawla wa la quwwata illa billah. Wallahi, jeder, der gesagt hat, ich will mit Scharia regieren, was ist mit ihm passiert? Fertig, das war's. Wir regieren, wer? Hier regieren die Teufelsanbeter, ja, die Zionisten, die Satanisten und so weiter und so weiter. Und da gibt es keinen Platz für Gottes Gesetz, für Allahs Gesetz. La hawla wa la quwwata illa billah. Au jadala anhum. Und der in ihren Namen diskutiert. Nein, lass sie, du darfst das nicht sagen, du darfst über Kadyrov nicht sagen, er ist Gut, er hat selber gekämpft. Er hat selber gekämpft, dann hat er was mit seinem Kämpfen gemacht. Er hat es zerstört. Das, was er gemacht hat, ist ungültig bei Allah subhanahu wa ta'ala. Weil der Schirk begeht, was ist mit dem, der Schirk macht? Ja? Alle seine Taten sind zerstört. Ja? Wie hat der Schirk gemacht? Hat gesagt, wir brauchen keine Scharia, wir haben das russische Gesetz. Wir haben das russische, ganz klar und deutlich. Und viele andere Schirkia, die er gemacht hat, zeigen klar und deutlich auf seinen Kufr, auf seinen Schirk. Ja? Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Ya ayyuha alladhina amanu, la tattakhidhu al-yahuda wa nasara awliya, ba'duhum awliya wa ba'd, wa man yatawallahu minkum fa innahu minhum. O ihr Gläubigen, nehmt nicht Juden und Christen als eure Freunde und eure Beschützer und eure Helfer. Ja? Die sind sich gegenseitig Beschützer und Helfer. Und derjenige unter euch, der sie als Beschützer und Helfer nimmt, fa innahu minhum, er gehört zu ihnen. In Allah la yahdi al-qawma al-zalimin. Allah wird nicht recht leiten, die kaum und Zalimin sind. Was ist mit Kadirov? Wer sind seine Eulia? Die Mujahideen oder die Russen? Die Russen sind seine Eulia. Die Kuffar sind seine Eulia. فَإِنَّهُ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ أَفْوَنْ. Dann ist er von ihnen, er gehört zu ihnen. Ja? Was ist Türkei? Ist Türkei nicht in UNO? Ist Türkei nicht in NATO? Ja? Hat Türkei nicht ihre Truppen in Afghanistan? Gegen wen kämpfen diese türkischen Soldaten? Ja? Gegen Muslime, Wallah. Sie kämpfen gegen die Muslime. Frag dich. Okay, das türkische Volk selber, unter ihnen gibt es Hanefiten, richtige Muslime, inshallah und ta'ala. Ja? Aber wir reden nicht von deren Volk. Ja? Ihr seid Zeugen, wir kennen viele Türken, die sind was? Ja? Unsere Brüder. Die befolgen den Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Aber wir reden hier von dem Gesetz, von dem Gesetzgeber, von der Regierung, von ihren Unterstützern, von ihren Helfern und von ihren Verteidigern. Und die in ihren Namen kämpfen, ja, von denen reden wir. Und wir zweifeln wallahi nicht an ihren Kufr. Ja. Unter wessen Flagge kämpfen 2000 türkische Soldaten gibt es in Afghanistan. Unter wessen Flagge kämpfen sie in Afghanistan? Unter der Flagge von La ilaha illallah, wie damals die Osmanen, oder kämpfen sie unter die amerikanische Flagge? Und was sagt Allah über denjenigen, der im Namen des Taguts kämpft? Ja? Ja? Inna alladhina kafaru yuqatiluna fi sabili Tagut. Die Ungläubigen kämpfen im Namen von Tagut unter seiner Flagge. Verqatilu awliya shaitan. Deswegen kämpft gegen die awliya shaitan. Was wird mit einem in einer demokratischen Türkei heute? Ein Muslim kommt und sagt, ja, Allah, diese türkischen Soldaten, die in Afghanistan sind, das sind Kuffar, Ungläubige. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala sie dort vernichten, dass sie dort bleiben und dass keiner zurück nach Hause findet. Einer, der so etwas sagt, was wird in einem Land, wo die Meinungsfreiheit herrscht, was wird wohl mit ihm passieren? Er wird in dem tiefsten Gefängnis und Keller der türkischen Gefängnisse landen, als Islamist abgestempelt. Sogar viel weniger sind türkische Hojas und Imame ins Gefängnis gelandet. Sogar viel weniger wurden sie hingerichtet. Viel weniger, für Kopftuch wurden türkische Imame in der Türkei getötet. Für Kopftuch. Kopftuch ist wajib, aber gehört nicht zu Suluddin. Eine muslimische Frau, die betet, aber ein Kopftuch nicht trägt. Ist sie dadurch Kafira? Nein, sie ist keine Kafira. Sie begeht eine große Sünde. Wenn Allah will, verzeiht er ihr. Wenn er nicht will, wird sie dafür bestraft. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns vor seiner Strafe bewahren. Bewahre ta'ala. Wegen Kopftuch. Und was ist mit diesen großen Angelegenheiten? Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Die Leute ständig tun sie uns verurteilen und angreifen. Und für was? Wegen unserer Fehler? Nein, Allah, wegen ihrer eigenen Fehler. Was ist ihr Fehler? Was ist Fehler von denen, die uns ständig angreifen? Was ist ihr Fehler? Was ist Fehler von denen, die uns attackieren und angreifen? Na Allah, ihr Fehler ist, dass sie nicht Koran und Sunna lernen. Das ist ihr Fehler. Deswegen attackieren sie uns ständig. Derjenige, der Koran und Sunna lernt, denkt ihr wirklich, er wird uns attackieren und angreifen? Na, Allah, das wird er nicht. Derjenige, der Koran und Sunna lernt, er wird sich, der Koran und Sunna lernt und liebt, wem wird er sich wohl anschließen? Ha? Er wird sich der Gruppe des Tawhid anschließen. Und nicht irgendwelchen Tawagit und irgendwelchen Präsidenten und irgendwelchen Verrätern der Umma. Allah ist Verräter dieser Umma. Sie haben diese Umma verraten. Denen schließen sie sich an. Ja? Und uns attackieren sie. La haula wa la quwwata illa billah. Aw lam yukaffirhum. Und hast diejenigen, die diese Tawagit nicht als Kuffar an erklären. Schaut jetzt, ich nenne euch ein Beispiel. Ja? Wie stark der Islam in Bosnien ist. Stark. Mashallah, Allahu Akbar, Koran und Sunnah, Sahaba, Khalid ibn Walid. Ja? Der Mufti von Bosnien, ja? Reisul Ulema, was ist Reisul Ulema? Der Präsident der islamischen Gelehrten in Bosnien, ja? Dieser Mustafa. Ja? Mufti, wisst ihr, was er sagt? Er sagt, Allah subhanahu wa ta'ala kann machen, was er möchte. Schaut, ja? Schaut, ein Barack Hussein Obama, ein Muslim ist Präsident von Amerika. Das sagt ein Mufti, der Reisul Ulema. Was soll denn das andere Volk machen? Sie sollen Gras essen auf die Weide, wie Kühe. Barack Hussein Obama Muslim, la haule wa la quwwata illa billah. Wenn Barack Hussein Obama Muslim ist, dann gibt es keine ungläubigen Leute. Dann gibt es keine Kuffar. Aber wir reden nicht von ihm. Wir reden nicht von dem, der, ich habe sicher Nachrichten gelesen, vor 2 Tagen, was hat er gesagt? Ja? Er akzeptiert Homosexualismus als, also er nimmt es an. Ja? Er nimmt eine Sünde an und hält es für richtig. Wegen dieser Sünde hat Allah subhanahu wa ta'ala ein ganzes Volk ausgelöscht. Das Volk von Lut alayhi salam, als er Jibril geschickt hat und die ganze Stadt zerstört hat, alayhi salam. Das ist eine Kleinigkeit. Ja? Er wurde nicht ein Ungläubiger durch diese Aussage von ihm, dass Homosexualität in Ordnung wäre. Das ist nicht, das sind alle Kuffar. Aber wir reden von allen und vielen anderen. Er war nie ein Muslim, das ist eine lächerliche Aussage, darüber reden wir nicht. Ja? Sondern wir reden von diesem angeblichen Mufti Mustafa, Mufti Reisul Ulema, der ihn als Muslim annimmt. Was ist denn mit ihm? Was ist unsere Pflicht? Ich bin hassen, la haula wa la quwwata illa billah. Au qale, ma alayya minhum. Oder wenn jemand sagt, ich habe mit denen nichts zu tun, lass mich damit in Ruhe, ich will damit nichts zu tun haben. Es gibt kein, ich will damit nichts zu tun haben. Du als Mu'min, du als Gläubiger, musst wissen, auf wessen Seite du stehst. Du als Gläubiger, Allah subhanahu wa ta'ala, hat 2 Menschengruppen auf dieser Welt erschaffen. فَمِنْهُمْ كَافِرْ وَمِنْهُمْ مُؤْمِنْ sagt Allah subhanahu wa ta'ala. فَمِنْهُمْ كَافِرْ وَمِنْهُمْ مُؤْمِنْ. Unter den Menschen gibt es Kuffar und Mu'minin. Wo gehörst du dazu? Du sagst, ich will mit dem ganzen Sache nichts zu tun haben. لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ أَيْوَا نَعْمْ أَوْ قَالَ مَا كَلَّفَنِي اللَّهُ بِهِمْ. Ja? Oder wenn er sagt, Allah hat mich nicht verpflichtet, dass ich irgendwas mit diesem Tawakit, dass ich über die rede. فَكَدْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَفْتَرَى. So einer lügt. Wenn jemand kommt und sagt, Allah hat mich nicht verpflichtet mit dem Tawakit, dass ich mich damit plage oder meine Zeit damit verschwende. Ja? Hat er gelogen? Natürlich hat er gelogen. Das Erste, was Allah subhanahu wa ta'ala ihm befohlen hat, ist, sind diese Tawakit, dass er sich von denen lossagt. Ja? Oder nicht? Das Erste, was den Menschen offenbart worden ist, dass sie sich von diesem Tawagit lossagen, la haula wa la quwwata illa billah. Bel kallafahu Allah bihim, wa farada alayhi al-kufra bihim, wal bara'ata minhum, walau kanu ikhwanahu wa awladahu. Ja? Sheikh Muhammad rahimahu ta'ala sagt, Allah hat ihn verpflichtet, dass sie sich von ihm distanzieren, also von dem Tawagit, und dass sie Kufr in ihm begehen, und dass sie sich von ihm lossagen, auch wenn sie ihre Brüder und ihre Verwandten sind. Du kommst jetzt und sagst, ja, der Pharao ist meine Familie, was soll ich machen? Du musst dich gegen Pharao stellen. Du sagst, Haman ist meine, du musst dich von ihm. Der Prophet, alayhi salatu wassalam, Wen hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam bekämpft am Anfang? Wen? Seine eigene Familie, die Muschrikin. Ja. Abu Lahab. Wer war Abu Lahab? Sein Onkel. Gegen seinen Onkel musste er kämpfen. Gegen seine Familie musste er kämpfen. Die Leute sind aufgestanden. Von denen hat sich der Prophet losgesagt. Ja? Was sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam seinem eigenen Volk? Nicht den Persern oder den Römern. Die kamen erst später dran. Er sagte das den Arabern, den Quraysh, seiner Familie, sagte er: Kul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun. O ihr Kuffar, ich bete nicht das an, was ihr anbetet. Was bedeutet das? Das bedeutet, ihr betet die Statuen an. Wala antum ta'buduna ma a'bud. Und ihr betet nicht das an, was ich anbete. Und das ist Allah subhanahu wa ta'ala. Ich bete Allah an und ihr betet die Statuen an. Ja? Oder nicht? Und was sagt er am Ende? Lekum dinukum waliya waliyadin. Ihr habt eure Religion und ich habe meine eigene Religion. Zu wem sagt der Prophet das? Zu seiner Familie. Subhanallah. In Badr wurde Abbas gefangen genommen. Abbas war Muslim. Aber die Muschrikin haben ihn gezwungen, weil er hat keine Hijra gemacht von Mekka nach Medina. Die Muschrikin haben ihn gezwungen, dass er mit ihnen in den Kampf zieht, dass er rausgeht in den Kampf. Oder nicht? Die Muslime haben ihn festgenommen, Abbas radiallahu anhu. Und der sagt zum Propheten: Ja, Rasulullah, ich bin Muslim. Der Prophet sagt: Wir haben dich in ihrer Armee gefangen. Du bist Gefangener. Wenn du Muslim bist, dann kauf dich frei. Wir lassen dich nicht frei, du bist unser Gefangener. Du warst in ihrer Armee. Was sagt Omar radiallahu anhu? Sagt: Ja, Rasulullah. Ja? Ali radiallahu anhu, soll Uqayl töten. Wer war Uqayl? Der Bruder von Ali. Und Hamza ibn Abi Talib soll Abbas hinrichten. Und ich werde jemanden aus meiner Familie töten. Von den Gefangenen. Damit Allah subhanahu wa ta'ala sieht, dass wir uns von diesen Muschrikin losgesagt haben. Familienbande gibt es bei uns nicht mehr. Familien gibt es nicht mehr. Wenn jemand Koran und Sunna bekämpft, gibt es keine Familie mehr. Allah. Das hat der Prophet und die Sahaba beigebracht. La hawla wa la quwwata. Das. Aber bei uns, sobald jemand seiner Nationalität ist, sagst du, ist gut. Aber er betet nicht. Ja, aber ist aus meinem Dorf oder aus meiner Stadt oder wir haben den gleichen Familiennamen. Er betet nicht, subhanallah, was ist los? Ja? Ja, aber er ist meine Familie. Das ist Aussage von jemandem, der die Religion nicht versteht. Wallahi. Ist das nicht so? Sagt Allah subhanahu wa ta'ala im Koran: Innamal Albaniyun Ikhwa. Die Albaner sind Brüder. Oder sagt Allah subhanahu wa ta'ala: Innal Araba Ikhwa. Die Araber, die Beduinen sind Brüder. Oder sagt Allah subhanahu wa ta'ala: Innamal Atraku Ikhwa. Die Türken sind Brüder. Oder innamal Shishaniyun Ikhwa. Die Tschetschener sind Brüder. Oder innamal Afghanum Ikhwa. Die Afghanen sind Brüder. Nein, Allah. Allah sagt: Innamal Mu'minun Ikhwa. Die Mu'minin sind Brüder. Nur die Mu'minin sind Brüder. Nur die Gläubigen sind Brüder. Das ist das, was zählt. Deswegen, wer ist dein Bruder? Du sagst: Mein Bruder ist jeder, der Allah subhanahu wa ta'ala anbetet und der dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam gehorcht und befolgt. Das ist mein Bruder. Egal ob er schwarz ist, oder weiß ist, oder rot, oder ob er ein Türke ist, oder Kurde, oder Afghane, oder Albane, oder was weiß ich was. Er ist mein Bruder. Derjenige, der nicht betet, der die Scharia nicht akzeptiert, der die Sunna des Propheten nicht will, ich sage mich von ihm los. Er ist nicht mein Bruder. Ich will mit ihm nichts zu tun haben. Das ist die Einstellung, die Allah subhanahu wa ta'ala dir beibringt. Ja? Und nur die wenigen werden sie annehmen. Ja? Und alhamdulillah, Rabbil Alamin. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Dann sagt Sulaiman ibn Suhman, rahimahullah ta'ala: Inna jami'al mursaleen kad bu'ithu bijtinabi ta'ghut, faman lam yajtanibhu, fahuwa mukhalifun li jami'al mursaleen. Subhanallah. Wallahi, diese Aussage ist sehr schön gesagt, subhanallah. Sulaiman ibn Suhman sagt: Inna jami'al mursaleen kad bu'ithu bijtinabi ta'ghut, faman lam yajtanibhu, fahuwa mukhalifun li jami'al mursaleen. Ha? Er sagt, rahimahullah ta'ala, alle alle Propheten, alle Mursalin sind damit, Allah hat sie damit geschickt. Ja? Allah hat sie damit geschickt, mit Stinabi Tawud, dass die Leute sich jetzt, dass sie sich von Tawud distanzieren. Ja? Alle Propheten, von allen Propheten hat Allah subhanahu wa ta'ala verlangt, ja? Dass sie sich von den Tawagit distanzieren und dass sie das den Menschen beibringen. Derjenige, der sich nicht von den Tawagit distanziert, فَقَدْ خَالَفَ جَمِيعَ الْمُرْسَلِينَ, er widersetzt sich allen Propheten, nicht nur Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, sondern er widersetzt sich auch Isa, er widersetzt sich Musa, Nuh, Jakub, Yusuf und alle anderen Propheten. Er widersetzt sich allen Propheten, weil alle Propheten sind mit einer Sache gekommen. Was ist diese Sache? Tauhid. Von was kommt Tauhid? Von Wahid. Das Allahu Akbar, die Gottheit, Al-Uluhiyya oder Ilahiyya, gehört nur Allah subhanahu wa ta'ala. Und in unserem Kapitel auch das Gesetz und die Gesetzgebung. Du hast sie dem anderen gegeben. Du hast einen anderen Gesetzgeber akzeptiert, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Deswegen ist dein La ilaha illallah ungültig. La hawla wa la quwwata illa billah. Naam. Sheikh Abdurrahman bin Hassan sagt, فمن عرف معنى لا إله إلا الله عرف أن من شك أو تردد في كفر من أشرك مع الله غيره أنه لم يكفر بالطاغوت. Derjenige, der weiß, der genau weiß, was die Bedeutung von لا إله إلا الله ist, er weiß ganz genau, dass derjenige, der zweifelt, أو تردد oder sich unsicher ist, oder wie sagt man تردد, der mit تردد, ich weiß, soll ich es machen, soll ich es nicht machen? Unentschlossen. Einer, der zweifelt oder unentschlossen sind, ist, fi kufri men ashrake ma Allahi gaira, er zweifelt nur, dass derjenige, der neben Allah subhanahu wa ta'ala eine andere Gottheit gestellt hat, derjenige, der nur zweifelt, der hat nicht kufr mit Tagut gemacht. Er hat nicht kufr mit Tagut gemacht. Jemand kommt und sagt, ich akzeptiere diesen Talmud oder diesen Präsidenten. Er ist für mich Muslim. Auch wenn er nicht mit Scharia regiert, auch wenn er nicht mit Scharia regiert, er ist für mich er ist Muslim und er ist für mich kein Kafir. Ja? Wer so etwas sagt, derjenige, der La ilaha illallah versteht, ist hundertprozentig klar, dass diese Person sich von Talmud nicht losgesagt hat. Das bedeutet, er hat den ersten Rücken von der Shahada gar nicht. Und wer die Shahada nicht hat, was ist mit ihm? Sie sind Kafir, dann ist eine Shahada. Einer, der kommt, er sagt nicht die Shahada, La ilaha illallah, was ist mit ihm? Ist kein Muslim, La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanallah. Dann sagt Sheikh Abdurrahman al-Sa'di, wer ist Abdurrahman al-Sa'di? Abdurrahman al-Sa'di ist der Sheikh von Sheikh Uthaymin. Muhammad bin Salih al-Uthaymin. Muhammad bin Salih al-Uthaymin, Rahim al-Dara, ist der was? Ist der Schüler von Abdurrahman al-Sa'di. Abdurrahman al-Sa'di sagt, فَإِلَى الْإِمَانَ يَقْتَدِي الْإِنْخِيَادُ لِشَرْعِ اللَّهِ وَتَحْكِمِهِ فِي كُلِّ أَمْرٍ مِنَ الْأُمُورِ. إِنَّ الْإِمَانَ يَقْتَدِي, also die Iman, dass du sagst, ich glaube an Allah, ich habe Iman an Allah, das bedeutet oder das zieht mit sich unbedingt. الانقياد لشرع الله. Einer, der sagt, ich glaube an Allah. Das bedeutet sofort, dass er sich der Scharia unterordnen wird. Er wird die Scharia total akzeptieren. Und er wird die Scharia, nur die Scharia, in allen seinen Angelegenheiten akzeptieren. Weil jemand kommt und sagt, ich glaube an Allah, ich bin ein Gläubiger, aber ich will nicht beten. Wissen Sie, was ist das? Oder ich glaube an Allah, aber man darf Zinsen nehmen. Oder er kommt und sagt, ich glaube an Allah, aber Homosexualität ist erlaubt. Das ist ein Beweis, dass er nicht an Allah glaubt. Auch wenn er hundertmal sagt, ich glaube, wir bezeugen, nein, glaubst du nicht, wir sind Kafir. La hawla wa la quwwata illa billah. Femen Sa'ame, hört euch das an. Sa'ame bedeutet einer, der glaubt, er denkt, er wäre. Femen Sa'ame annahu mu'min. واختار حكم الطاغوت على حكم الله فهو كاذب في ذلك. Derjenige, der glaubt, er wäre ein Mu'min. Aber er nimmt das Gesetz des Tagut und lehnt das Gesetz Allahs also ab. Er lügt, dass er Mu'min ist. Er lügt, dass er Mu'min ist. Deswegen einer kommt und sagt, wir brauchen nicht Scharia, wir haben das russische Gesetz. Was ist er? Ein Kafir. Wer kommt und sagt, wir brauchen nicht die Scharia, wir haben das türkische Gesetz. Kafir. Wer sagt, wir wollen nicht die Scharia, das Gesetz Allahs. Wir wollen irgendein anderes Gesetz, das britische, französische, griechische, römische, das Gesetz von Genghis Khan und so weiter und so weiter. Einer, der sagt, er will nicht die Scharia oder irgendein anderes Gesetz. Was hat er gemacht? Er hat seinen Iman zerstört. Sein Iman ist unglücklich. La haula wa la quwwata illa billah. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Wir lesen in Shawtara und diese letzte Fetwa und Alif Adan. Das ist von Sheikh Suleiman ibn Suhman. Er sagt, La salaha lil khaliqa illa bi an yakunu illa bi an yakuna Allahu ma'buduha wal islamu dinuha wa Muhammadu nabiyuha alladhi tattabihu wa tatahakimu ila shariatihi wa mata adama thalik azuma fasaduha wa zahara خرابها لا صلاح للخليقة إذ جيت كان صلاح وزي صلاح إيش صلاح بدويت رتم صلاح بدويت إتفاس صالح إتفاس جود جزند أوفرشت Es gibt keinen Salah für die Menschheit. Es gibt keine Rettung für die Menschheit. Es gibt keine. Die Menschen sind. Salah ist das Gegenteil von Fassad. Ordnung. Ein aufrechtes Leben. Ein Leben im Frieden. Ein Leben in Harmonie. Gibt es nicht für die Menschen. Außer, dass Allah ihr einziger Gott ist, der angebetet wird. Und dass Islam ihre einzige Religion ist. Suleiman bin Suhman redet hier über die Menschen. Für die Menschen gibt es keine Rettung. Es gibt keine Hilfe. Es gibt nichts Gutes für die. Und nichts Gutes erwartet sie. Außer, wenn Allah der einzige anbetungswürdige Gott bei ihnen ist. Und Islam die einzige Religion. Und Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, ihr einziger Prophet ist, dem sie folgen und den sie als ihren Richter annehmen. Wer ist ein Richter? Du fragst einen Mu'min, wer ist ein Richter? Wer ist ein Präsident? Wer ist ein, was sagt er? Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Und der ihm gehorcht. Der den Propheten alaihi salatu wa sallam gehorcht, er ist mein Führer, er ist mein Imam, er ist mein Emir. Einer, der Muhammad sallallahu alaihi nicht gehorcht, er ist ein Kafir. Weil was sagt Allah subhanahu wa ta'ala? Kul atiyu Allah wa Rasul. Sag den Menschen, gehorcht Allah und seinem Prophet. Fa'in tawallaw, wenn sie sich aber abwenden von diesem gehorcht. Sie wollen nicht Allah und seinem Propheten gehorchen. Was sagt Allah? Fa'in Allah la yuhibbu al-kafirin. Allah liebt nicht die Kafirin. Antwort an die sagen, wir gehorchen den Propheten nicht. Es gibt keine Hoffnung für die Menschen, außer wenn Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ihr Prophet ist und wenn er ihr Richter ist, ihr Führer, dem sie befolgen. Wegen welcher Aya, die wir vorhin erwähnt haben, فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا بِمَا قَدَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا Allah sagt bei deinem Herrn, Allah schwört auf sich selbst. Sie glauben nicht, bis sie dich, ja Muhammad, nicht als ihren einzigen Richter angenommen haben. ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا بِمَا قَدَيْتَ. Danach, sie in ihrer Seele verspüren sie keine Haraj, also Unzufriedenheit wegen deinem Urteil. ويسلموا تسليما und bis sie sich komplett nicht ergeben, dass sie sich Allah ergeben, subhanahu wa ta'ala, in allen Angelegenheiten. Ja? Allah sagt, was sagt Allah über die? فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ Sie glauben nicht. Jemand kommt und sagt, ich glaube an Allah, aber ich gehorche nicht dem Propheten und ich befolge ihm nicht und ich nehme nicht sein Gesetz an. Was sagt Allah subhanahu wa ta'ala über den? لَا يُؤْمِنُونَ Allah bezeugt, Allah ist der Zeuge, dass sie keine Gläubigen sind. Deswegen, wenn du einen hörst, er sagt, ich heiße Mohammed, ich heiße Ahmed, ich heiße so, aber ich folge nicht dem Propheten. Und ich nehm nicht sein Gesetz. Und er ist auch nicht der Richter in meinen Angelegenheiten, in meinen Streitigkeiten mit anderen Menschen. Dann sagst du ihm, du bist ein Kafir. Billahi al-Azza wa Jal. Und der Prophet sagt sich los von dir. Allah bezeugt, dass du ein Kafir bist. La hawla wa la quwwata illa billah. Naam. ومتى عدم ذلك عدم فسادها وظهر خرابها wenn es das alles nicht gibt in einem Volk wenn es in einem Volk das nicht gibt was wenn das Volk nicht Allah als ihren einzigen Gott akzeptieren wenn sie nicht Islam als ihre einzige Religion annehmen wenn sie Mohammed s.a.w. nicht als ihren Führer dem sie befolgen und gehorchen und als ihre Richter nicht annehmen was ist denn mit diesem Volk فقد عدم فسادها Der Fassad, Unheil, ist in diesem Volk gewaltig. وَزَهَرَ خَرَابُهَا Und die Zerstörung dieses Volkes ist schon eingetreten. Deswegen, ein Muslim braucht keine Angst zu haben oder traurig zu sein. Sobald ein Volk Allah ablehnt und Islam ablehnt und Mohammed s.a.w. ablehnt, was ist mit diesem Volk? Das Ende ist, wallahi, ziemlich nah für dieses Volk. Na? Deswegen sagt der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, jeden Morgen und jeden Abend, was? Raditu billahi rabben, wa bil islami dienen, wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, nebiyen rasula. Und jeder von uns sagt, jeder Mu'min sagt, alhamdulillahi rabbil alamin. Na? Sobald ein Volk das nicht hat, es ist nur eine Frage der Zeit. Bis Allah subhanahu wa ta'ala sie entfernen wird. Ja? Und für uns gilt das nicht. Ja? Was wird mit uns schon passieren? Ja? Halt Rabbesuna bina illa ihdel husnayen. Ja? Was erwartet ihr denn für uns, was mit uns passieren wird? Sagen die Gläubigen. Ja? Halt Rabbesuna bina illa ihdel husnayen. Was erwartet ihr für uns, was passieren wird? Außer einer von zwei guten Sachen. Illa ihdel husnayen. Was sind diese zwei guten Sachen, was uns passieren werden? Entweder Shahada fi sabilillah oder der Sieg. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wir sind unbesiegbar. Eine Nacht und eine Shahada. Alhamdulillah. Ein Muslim verliert niemals. Entweder er kommt zu Allah subhanahu wa ta'ala als Shahid, oder er wird mit seinen Augen den Sieg sehen, wie die Muslime das oft sehen, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wallahi, wir müssen Allah subhanahu wa ta'ala unendlich dankbar sein, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns recht geleitet hat und dass wir Befolger des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sind. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mir verzeihen und euch und allen Muslimen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns recht leiten. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere Herzen verbinden, dass wir uns in seinem Namen tabaraka ta'ala lieben wie wahre Brüder. Möge Allah subhanahu wa ta'ala den Schirk und den Nifaq und jede Art von Kufr von uns entfernen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns zu wahren Muwahidun machen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns zu denen machen, die diese Religion unterstützen und verteidigen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns zu denen machen, die den Propheten alaihi salatu wassalam befolgen und die den Sahaba radhiyallahu anhum ähneln und sie nachmachen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere Leben nehmen, wenn es am besten für uns ist. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril mu'minin min kulli dhanb. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wa akhiru da'wana anil